Tag auf meiner Seite. Ich grüße Sie zum zweiten Teil der beiden Veranstaltungen, die ich beim letzten Mal heute halten durfte. Wir hatten beim letzten Mal die Problemen, die wir schaffensplit sind, behandelt. Wir hatten uns also die Grundlagen der Vernetzung angeschaut, bezogen auf die physische Übertragung, über das grundlegende Grundmodell. Wir hatten uns dann das Internetprotokoll mit einigen wichtigen Komponenten, Protokollkomponenten angeschaut. Wir hatten darüber gesprochen, wie Applikationen untereinander kommunizieren mittels Sockets und Nano-Sockets. Darauf kommen wir nachher in dem zweiten Teil der heutigen Veranstaltung zurück. Da hatte ich ja beim letzten Mal dabei noch gesprochen, dass ich neben dem theoretischen Stoff nochmal viele Zeit, die wir haben, ein bisschen über den fachlichen Hintergrund, den ich ganz konkret mitbringe, besprechen werde, wo ich ein bisschen erzählen werde, wie die aktuelle Bedrohungslage heute im Internet aussieht, wie sie sich Unternehmen darstellt und was man vor allem, was man mit Firewalls, die wir jetzt als Firma vertreten, dagegen tun kann. Heute machen wir erstmal weiter mit dem regulären Stoff. Wir schauen uns das an, wie man PCs mit den Komponenten, die wir beim letzten Mal besprochen haben, messen kann. Wir schauen uns WLAN an, also Daten, Kommunikationsbesprechung. Dann schauen wir uns an, wie das erwartetes Internet funktioniert, mit den Grundzügen. Und als Beispiel für eine ganz wichtige und eine sehr allgemeine Anwendung im Internet, E-Mail. Richtig, die war PC vernetzen. Wie mache ich das? Jeder wollte schon mal in einer oder anderen Form PCs oder Computer im weitesten Sinne, auch ein Smartphone ist ein Computer, ein Tablet ist ein Computer, miteinander vernetzt. Und die wenigsten von ihnen hat da wahrscheinlich so ein Produkt eingesetzt, das ist ein sogenannter Hub. Und auf dieser Folie wird ganz kurz der Unterschied zwischen sogenannten Hubs, die es heute, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen gibt, und Switches dargestellt. Und das ist in Bezug auf das, was wir beim letzten Mal uns auf den Geschäftsmodell angeschaut haben. Dieser Hub ist nämlich nichts anderes, den kann man vergleichen, also auf jeden Fall, also wir haben ähnliche Geräte zu Hause, mindestens bei ihrem DSL-Kabelmodem haben sie solche Anschlüsse und da kriegt dann ein Computer über ein Kabel den entsprechenden Steckverbinder, das ist ein RF-Steckverbinder, anschließen. Und dann können wir miteinander kommunizieren. Aber es gibt dann im Internet ganz wichtige Unterschiede. Das, was Sie heute haben, was auch in den, was ich von der Telekom als DSL-Modem dazu bekomme oder was im Kabelmodem steckt, das ist ein sogenannter Switch. Was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Hub. Der wichtigste Unterschied zwischen Hubs und Switches ist, der Hubpunkt ist sozusagen auf Schicht 1. Der ist nichts weiter als eine Kabelverbindung zwischen den einzelnen Ports. Das ist also eine Vereinfachung letzten Endes für die Verkabelung. Die stecken in den Anschluss 1 einen Rechner rein und an den anderen Anschlüssen sind schon an den Computer angeschlossen. Und alles, was Sie jetzt auf Port 1 senden, wird automatisch auf alle anderen Ports kommuniziert. Das heißt, jeder Rechner, der an diesem Hub angeschlossen ist, kommt also mit. Das hat zwei wesentliche Probleme. Das eine ist natürlich die Kapazität. Die teilen sich alle die Kapazität dieses Gerätes. Das heißt, wenn ich hier statt 4 48 Ports anschließe, ist die Gesamtbandbreite noch die gleiche. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Gigabit-Hub ist, dann habe ich insgesamt ein Gigabit und je mehr Ports ich anschließe, umso mehr müssen sich diese 1 Gigabit teilen. Beim Switch steckt hinter jedem Anschluss ein separates Segment, ein separates Netzwerksegment und da ist jedem dieser einzelnen Anschlüsse dediziert die komplette Bandbreite, die Verbindungstechnologie mir zur Verfügung stellt, zum Beispiel ein Gigabit bei 1 Gigabit Ethernet oder auch 10 Gigabit, wenn ich über 10 Gigabit Ethernet spreche, die steht jedem Anschluss hier einzeln zur Verfügung. Und außerdem habe ich natürlich hier bei diesem System, bei dem Hub, ein Sicherheitsproblem. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Hub nicht mit 4 Anschlüssen, sondern mit 48 Anschlüssen, dann kann jeder auf jedem Port alles mithören, was auf allen Anschlüssen gesendet wird. Dadurch, dass einfach alles über alle diese Anschlüsse blockiert wird. Und das ist ein großes Sicherheitsproblem und deswegen werden die auch, seit die Switches nicht mehr so viel teurer sind als Hubs, das war ursprünglich noch ein großes Argument, der Preisunterschied, seit diesem Preisargument weg ist, werden eigentlich keine Hubs mehr verbaut. Ich weiß gar nicht, ob so die letzten Hubs wurden im Geschäftsumfeld für vielleicht vor 10 Jahren verbaut. Das ist also der wesentliche Unterschied. Aber so ein Gerät brauchen Sie immer noch, wenn Sie drahtgebunden Computer zu Hause kennen. Das sieht das ganz ähnlich aus. Die Systeme, die Sie hier anstecken. Da haben Sie auf der anderen Seite ein Netzwerkkabel. Die Netzwerkkabel ist, wenn Sie einen normalen Raum-PC haben, doch als solche erkennbar häufig. Die kann dann als Einsteckkabel drin sein, die ist aber meistens auf dem Board verlötet. Wenn Sie ein Laptop haben, stellst du es bloß noch als Anschluss irgendwo an der Seite und hinten am Laptop dar. Wichtig ist aber, dass diese Anschlüsse, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, alle eine eindeutige Netzwerkadresse haben. Und die müssen alle, die Netzwerkadressen, das sind die sogenannten MAC-Adressen, die werden durch ein System eindeutig auf die lokal verwendeten IP-Adressen gemappt. Und die IP-Adressen, die müssen in einem Subnetz eindeutig sein. Das heißt, da darf es keine doppelte IP-Adresse geben. Die müssen eindeutig zu einem Rechner bzw. zu einem Netzwerkinterface dazugehören. Die Host-ID 255 darf nicht verwendet werden. Wir hatten beim letzten Mal angeschaut, dass die 32 richtige IP-Adressen, da erinnern Sie sich, dass Sie sich gestellt, zum Beispiel hier für die Universität Leipzig, über 30.18.1.1 für den zentralen Webserver. Und da ist der rechte Teil immer die Host-ID und der linke Teil die Zusatz-ID, wobei die Grenze da auf Jahre verschoben werden kann. Die Host-ID 255 darf nicht verwendet werden, das ist die sogenannte Broadcast-Adresse. Alles, was ich an die Adresse schicke, wird automatisch an alle IP-Adressen im Netzwerk geschickt. Das ist so ein Grundbuch. Die Switches, die werden mit den einzelnen Stationen über diese Netzwerkkabel, das sind gekreuzte Kabel, die wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, die auch im Telekommunikationsumfeld, also bei Telefonkabeln zum Einsatz kommen. Die sind hier im Internetbereich deutlich besser abgeschlossen, aber eigentlich hängt das eigentlich drin, das ist eine Zweitradleitung. Und die nehmen Sie, um dort die Rechner an die Switches anzuschließen. Und da gibt es verschiedene Anschlussbelegungen. Wenn Sie also einen Rechner mit einem Switch verbinden, dann ist der Anschluss auf, dann sind die Anschlüsse auf eine bestimmte Art belegt. Wenn Sie zwei Rechner untereinander verbinden, dann muss das genau gekreuzt werden, damit natürlich der Sendeport mit dem Empfangsport verbunden ist, beziehungsweise umgekehrt. Das ist das, was hier mit den gekreuzten Kabeln gemeint ist. Es gibt also tatsächlich verschiedene Kabel mit unterschiedlicher Belegung. Heute sind aber die meisten Switches in der Lage, so eine Verkreuzung, das heißt Vertauschung von Senden und Empfangsanschluss, automatisch zu erkennen. Und deswegen kann man dann mit beiden Kabeln arbeiten. Aber früher war das so ein Ding, da hatte man dann beim Netzwerkadministrator im Schrank immer die normalen Kabel und die gekreuzten Kabel. Und die gekreuzten Kabel braucht man immer dann, wenn man seinen Rechner direkt an einen anderen Rechner angeschlossen werden möchte. Soweit zur physischen Vernetzung von PCs. Das ist also eine Möglichkeit, die Verkabelung zu verbinden. Heute, nämlich genauso häufig, ist die Verkabelung mit WLAN. Das WLAN steht für Wireless LAN, also drahtloses lokales Netzwerk. Die Daten werden wir bei den Funkübertragern. Damit haben wir auch wieder, ähnlich wie das bei einem schon mal der Fall war, aber auch viel schlimmer, ein höheres Abhörrisiko. Weil hier können nicht nur alle Mithören, die an einen Hub angeschlossen sind, sondern hier können alle Mithören, potenziell Mithören, die im Sende- und Empfangsreichweite eines WLANs sind. Deswegen ist hier auch die Verschlüsselung ganz, ganz wichtig. Im normalen drahtgebundenen Internet, in drahtgebundener Kommunikation, gibt es also standardmäßig keine Verschlüsselung, weil es daher relativ schwierig ist, sich erstmal in dieses Kabelfusen einzuklinken. Bei WLAN hat man das relativ schnell eingeführt. Das macht man auch nicht, hatte man so ein Stück weit unterschätzt, wie wichtig es ist. Und mittlerweile ist es aber nicht nur Standard, sondern ist auch absolut wichtig und gefordert, dass hier aktuelle Standards genutzt und aktiviert werden. Stichworte sind hier WIP, das war die erste Version, steht für Wired Equivalent Privacy. Also im Prinzip sind die Maßwerte, die Ideen, die man noch von der Kabelvernetzung gleichkommt. Das ist damit gemeint. Das hat sich aber sehr schnell als sehr schwach herausgestellt und mittlerweile wurde an Rechnern dauert es glaube ich nur noch Sekunden, bis eine auf diese Art und Weise verschlüsselte Übertragung geknackt wird. Also da gibt es kostenlose Tools, die man sich runterladen kann, das dient also keinerlei Sicherheit. Das hat sich dann weiterentwickelt zu WPA, das steht für Wi-Fi Protected Access und dann darauf basiert eine zweite Version, WPA 2, entwickelt. Und das ist im Moment der aktuelle Verschlüsselungsstandard, der auch eine ausreichende Sicherheit bietet. Und ganz wichtig ist, der muss auch aktiviert werden. Heute ist es bei Access Points oder bei Proxy so, dass die in der Regel mit dieser Option aktiviert ausgeliefert werden. Das heißt, da kann man eigentlich, wenn man nichts macht, nichts abschaltet, nichts verkehrt machen. Vor wenigen Jahren war es noch anders, da muss man es wirklich explizit anschalten. Das ist aber ganz wichtig, dass man nicht solche Situationen hat, dass man bei sich zu Hause einen Access-Point betreibt, der aber offen ist, nicht passwortgeschützt, dann wird der von den Nachbarn oder von dem auch mal mitgenutzt. Das ist zum einen natürlich ein Ressourcenproblem, aber man weiß ja auch, dass der Nachbar den Anschluss teilt. Und dann gibt es so einen Rechtsumstand, ich will gar nicht in die Tiefe gehen, das nennt sich Störbehaftung. Das heißt, man kann nicht sagen, ich war das nicht, das ist nur mein Anschluss. Man darf sich hier nicht, man kann sich nicht mehr rausreden, weil man ist verpflichtet, seinen eigenen Anschluss entsprechend zu sichern. Das heißt, wenn der von der Al-Qaida-Terrorzelle im Nachbarraum, in der Nachbarwohnung verwendet wird, um den nächsten Anschlag zu organisieren, hat man da ein echtes Problem, um sich da wieder auf den Platz zu reduzieren. Das ist ganz wichtig. Die Bedrohung im WLAN haben auch seine verschiedene Einflussformen, die hier immer noch verwendet werden. Dieses Stichwort Drone-Driving kann sich mal unter die Wikipedia anschauen. Das bezieht sich also darauf, dass wirklich gezielt große Bereiche von WLANs abgehört werden, dass also mit dem Auto durch die Straße gefahren wird, dass man einfach schaut, wo gibt es offene oder schlecht gesicherte WLANs und kann man die gleich verwenden. Eine gut gemeinte Version davon hat vor 2 Jahren stattgefunden, da musste Google zugeben, dass die, als die mit ihren Street-View-Autos durch die Straßen gefahren sind, nicht nur Fotos gemacht haben, was ja in Deutschland schon genügend Leute verschreckt hat, sondern die haben auch nach WLANs und insbesondere auch nach offenen WLANs gescannt und haben dann eine große Datenbank mit ganz vielen WLANs in Deutschland und haben auch reichlich Daumenbruch, welche WLANs sind offen und nicht und haben dabei auch Daten gesammelt. Und das hat natürlich den Datenschutz auf den Plan gerufen. Und da muss Google dann zurückrufen und sagen, dass diese Daten nicht verwendet und sogar gelöscht werden müssen. Also da kann man immer noch relativ viel Missbrauch treiben. Soviel zum Thema Vernetzung. Jetzt kommen wir zum Thema, zu diesem Risikothema Internet, was wir hier noch relativ kurz anreißen können. Wir werden hier also auf der Folie nicht erklären, wie man sich mit dem Internet verbindet, also wie man physisch ein Modem installiert. Soll jeder von Ihnen selbst hinbekommen, da kriegen Sie die Box zugeschickt von Ihrem Netzbetreiber oder den kleinen Kabel dazu, mit drei Installationsschritten im Wesentlichen anschließen. Und dann muss man im Idealfall ganz wenige Konfigurationen machen und dann hat man eine Netzwerkverbindung. Was wir allerdings erklären, ist das, was jenseits des Auspackens und des Anschließens passiert. Wir gehen davon aus, dass Sie sozusagen das DSL-Modem mit Ihrem den Internetanschluss oder den Punkt der DSL-Dose gefunden haben. Dieser Router, den Sie dann bekommen, der häufig auch kombiniert ist mit einem WLAN-Access-Point, der ist hier durch dieses GP dargestellt. Dieses GP und der Switch, die sind häufig bei dem, was Sie da zu Hause bekommen, auch in einer Box drin. Der hat also ein Compi-Gerät, das ist ein DSL-Modem. Kombiniert mit einem kleinen Switch, also wie der HP, den Sie vorgesehen haben, nur in der modernen, schneller und sicheren Variante. Und Sie haben nun ein Access Point drin, da ist eine Antenne dran, da können Sie sich über WLAN verbinden. Und da ist ein Router drin. Das sind die 4 Komponenten, die heute häufig kombiniert werden. Das sind also 4 Geräte in einem. Und dann sind hier Ihre Endgeräte. Ist dann schon komplett Telefon in einem. Das sind Ihre Bildschirme, das sind wie gesagt Laptops, Smartphones, Tablets oder PCs. Für die Verbindung mit dem Internet sind 2 Mechanismen, insbesondere bei privaten Netzwerken, ganz, ganz wichtig. Das Routing, das ist natürlich wichtig für alle Systeme, die ans Internet angeschlossen werden. Das Routing oder auf Deutsch die Leitwegfindung sorgt dafür, dass meine Daten von meinem Rechner auf den Zielrechner, der auf der anderen Seite der Erde stehen kann, auf dem richtigen Weg, idealerweise auf dem kürzesten oder schnellsten oder billigsten Weg, da gibt es unterschiedliche Kriterien, zu den Empfängern zugestellt werden. Das ist das Routing. Und beim Routing ist die Intelligenz tatsächlich im ganzen Netzwerk verteilt. Und der erste Stopp auf dem Weg ins Internet ist genau mein Router, der also in der Box, die ich gerade beschrieben habe, drin steckt. Und der Router muss nichts weiter wissen, als dass alle Pakete, die nach außen adressiert sind, über das Kabelmodem oder über das DSL-Modem an den DSL-Link rausgeschickt werden. Also das ist hier das, was mit dieser roten Verbindung dargestellt wird. Es gibt einen 2. Mechanismus, der ist nicht unbedingt erforderlich, der ist mehr aus einer Not herausgeboren und das ist die Verwendung von NAT. Das steht für Network Address Translation. Das heißt, hier werden irgendwelche Netzwerkadressen übersetzt. Hat jemand eine Idee, warum das passiert? Ich hatte in der letzten Vorlesung über das Problem, was auch hier sich stellt, gesprochen im Zusammenhang mit dem Vergleich zwischen IPv4 und IPv6. Ja, es gibt zu wenige Adressen für jedes Gerät auf der Welt im Prinzip bei IPv4. Genau, bei IPv4 hatten wir gesagt, wir haben 32 bitbreite Adressen, das sind also 4 Milliarden IP-Adressen, da sind ganz viele vergeben und reserviert. Es gibt eine relativ große Verschnittmenge, sprich, es gibt auf jeden Fall viel zu wenig IP-Adressen, um alle Geräte, die heute als 17 angeschlossen werden, mit einer IP-Adresse zu versorgen. Und das gilt nicht nur für die Verwaltungshalter. Deswegen ist die Regel so, dass man von seinem Provider eine IP-Adresse, man braucht ja auch immer, aber in der Regel braucht man genau eine IP-Adresse, die weltweit gilt, eine sogenannte öffentliche IP-Adresse. Und man hat aber dann zu Hause in der Regel mehrere Endgeräte. Das heißt, eine IP-Adresse reicht nicht aus. Aber wir haben auch gelernt, dass wir für jedes Endsystem eine eindeutige IP-Adresse brauchen. Und genau da kommt NAT ins Spiel, diese Network Address Translation, die übersetzt nämlich diese eine öffentliche IP-Adresse, die ich nur bekomme, in die 5 oder 10 oder auch 100 internen IP-Adressen, merkt sich, welcher Rechner jetzt welche temporäre interne IP-Adresse verwendet oder besetzt sie bei der Kommunikation so nach außen und überschreibt im Prinzip die interne IP-Adresse mit dieser einen einzigen gültigen externen, die ich habe, und auf dem Weg zurück wird diese Überschreibung rückgängig gemacht. Gibt es verschiedene Mechanismen, da gibt es verschiedene Kriterien, woran sich diese Zuordnung gemerkt wird. Das funktioniert in der Regel gut, aber es gibt durchaus technische Einschränkungen, bestimmte Applikationen, die hinter so einem NAT-Gateway nicht mehr oder nicht besonders gut funktionieren. Aber auf jeden Fall ist das ein Standardmechanismus und bei jedem von Ihnen zu Hause, der einen Internetanschluss hat, außer jetzt vielleicht hier im Wohnheim, da gibt es keine öffentliche IP-Adressen, der hat solche nicht öffentliche IP-Adressen, die über sein NAT-Gateway aufgelöst werden. Die Uni ist doch unöffentlicher. Das zweite wichtige System hierbei ist das Domain-Name-System. Darüber hatten wir letztens auch schon ein bisschen gesprochen. Keiner merkt sich natürlich diese kryptischen IP-Adressen und ich wundere mich, dass ich mich immer noch an die IP-Adresse vom Webserver in Leipzig erinnern kann, also die 739-1811. Sie sind sehr kryptisch, wir gehen heute auch am besten die www.uni-leipzig.de. Und genau das macht das Domain-Name-System. Es bildet nämlich ab zwischen diesem Namen, diesem Klartextnamen und den IP-Adressen. Weil hinter jedem Klartextnamen stehen letztendlich eine oder mehrere IP-Adressen. Wie funktioniert das? Das schauen wir uns hier mal an. Das DNS steht, wie gesagt, für Domain Name System. Es gibt dort eine Struktur, die hierarchisch aufgebaut ist, die sich von rechts nach links bewegt. Ganz rechts haben Sie die sogenannten Top-Level-Domains. Das sind also in der Regel Länder-Domains, wie die DE-Domäne. Also die .com-Domäne, die traditionell der amerikanischen Klick ist, die aber mittlerweile weltweit von Unternehmen verwendet wird, also dort steht für Conversion. Dann gibt es zum Beispiel die .edu-Domäne. EDU, das sind alle Universitäten in den USA. England zum Beispiel verwendet .uk, UK für United Kingdom. Und so hat jedes Land seine eigene Top-Level-Domäne. Und seit die Anzahl von Top-Level-Domains war für lange Zeit fix, aber da gibt es dann auch nochmal wieder Bestrebungen, dass neue Top-Level-Domains hinzukommen. Und ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, vor, ich weiß nicht, war es mal ein paar Jahre, da wurde dann neue Domain eingeführt, da gab es dann .tv für alles, was mit Fernsehübertragung zu tun hat. Es gab verschiedene Top-Level-Domains fürs Rotlichtmilieu, die dann zum Beispiel .xxx. Das ist der neue Bereich, Das wollen die auch gar nicht, aber dass du das leicht blocken kannst. Da gibt es eine ganze Menge neue Super-Domains, ja, die werden das machen, aber die haben trotzdem noch eine .com-Adresse. Und hier kommt auch wieder das Spiel. Jede Entität, zum Beispiel jedes Land, das sind so registriert, bloß weil es Pornos gibt. Die nächste Ebene, intern und selbstständig. Das heißt, da gibt es eine sogenannte Registry, also eine Registrierstelle, und die verwaltet die Vergabe von solchen, Sublevel-Domains an die jeweiligen Organisationen, zum Beispiel das Uni in Leipzig an die Universität Leipzig. In Deutschland ist es so, dass der zweite Level schon fest an bestimmte Organisationen vergeben wird. Das heißt, da haben Sie einfach Firmennamen, zum Beispiel Bosch.de, aber Sie haben auch Uni Leipzig. In England hat man sich entschieden, das noch stärker zu differenzieren. Da haben sie einen Zeitstelle für den Bereich. Da gibt es also auch co.uk und da gibt es edu.uk. Und erst die nächste Stelle ist dann die eigentliche Organisationseinheit. Also da ist dann jedes Land sich frei, das intern nochmal zu strukturieren. Die nächste Stelle ist dann der, kann der rechte Name sein. Es müssen nicht drei Stellen, es müssen nicht drei Level sein, es können durchaus mehr direkte Fälle sein. Da gibt es also keine enge Begrenzung. Es sind aber ganz häufig drei. Und das WWW sagt nicht etwa aus, dass es hier sich um das Web handelt, sondern das WWW ist der Name des Webservers, auf dem die Webseiten gehostet sind. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also nicht alle Namen müssen mit WWW beginnen. Sie könnten natürlich auch sagen, webserver.unileipzig.de. Das WWW ist nur so gebräuchlich, dass mittlerweile alle das schon behalten automatisch mit davor schreiben. Aber das ist nicht so. WWW ist der Name eines Rechners. Und in der Uni Leipzig ist es dann eben so, da gibt es ganz viele Rechner, die angeschlossen sind. Viele von denen haben einen Namen und die könnten dann so heißen wie PC101, PC102, PC103.unileipzig.de. Oder WWW1.unileipzig.de. Hier ist nochmal der Überblick über die Zuordnung. Ganz oben hat man also die Top-Level-Domains, dann kommt die nächste Stufe und dann geht es eben so nach unten weg. Und es wird der Verwaltungszugriff in jedem einzelnen Bereich an diese Subzonen verteilt. Das heißt, da gibt es dann komplette Autonomie, was die Verwaltung und die Vergabe unterhalb der Domain für die in der Organisation, in der man für die Organisation zuständig ist, durchgeführt wird. Wie funktioniert DNS tatsächlich? Hier sieht man die theoretische Arbeitsweise des Protokolls, wie es mal angedacht war. Es gibt in jedem System, also in jedem Rechner, im Laptop, der ins Internet angeschlossen ist, eine Komponente, die nennt sich DNS Recursor. Das ist das Stückchen System, Stückchen Software, die die Auflösung zwischen den Domainnamen und den IP-Adressen vornimmt. Jetzt wird hier dargestellt, wie ich auf eine Webseite www.wikipedia.org zugreife. Die gebe ich in meinen Browser ein. Dann fragt der Browser den lokalen DNS-Recursor, weißt du denn, was sich hinter www.wikipedia.org verbirgt? Und das einzige Wissen, was ich habe, ist den Namen des Root-Name-Servers. Also des Name-Servers, der ganz oben in den Rechen sitzt. Also der hier. Und der im Prinzip nur die Verteilung der Top-Level-Domains verwaltet. Der also weiß, wer ist .de, wer ist .com, wer ist .uk. Und der weiß jetzt natürlich nicht, was Wikipedia.org ist. Und deswegen sagt er, nein, weiß ich nicht, aber versuch's mal bei 204.74.112.1. Das ist die Adresse von diesem Namen, Namensserver. Das ist nämlich der Namensserver der .org-Domäne. Das heißt, da steht der gleiche Namensserver nochmal und der verwaltet jetzt alle Sublevel-Domains. Also alles, was nach dem .org kommt, links daneben, wird von dem verwaltet. Deswegen fragt er jetzt an, nach dieser Antwort, okay, hier beim .org-Name-Server, weißt du denn, was www.wikipedia.org ist? Dann sagt er, nein, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, wer für Wikipedia.org zuständig ist. Das ist nämlich diese Adresse. Schickt es zurück. Und dann meldet er sich bei diesem Server, das ist der Wikipedia.org-Name-Server. Da wird dann gefragt, weißt du vielleicht, wer www.wikipedia.org ist? Und der muss es dann wissen. Wenn der es nicht weiß, dann existiert der Rechner nicht. Oder dann existiert die Server nicht. Und das ist natürlich ein ganz schöner Kindle-Tumble-Tor. Zumal der ja irgendwo, von denen gibt es weltweit nur ganz wenig. Das ist eigentlich einer, weil er ja alle Top-Level-Domains haben muss. Da der aber auf begrenzter Last steht, ist der weltweit verteilt aufgestellt, aber den gibt es nur in begrenzter Zahl. Davon gibt es schon ein paar mehr und davon noch viel mehr. Und das ist auch das Skalierungsmodell. Und das funktioniert hier aber nicht, weil nach diesem Modell jede einzelne Anfrage immer an den Top-Level-Name-Server geschickt wird. Das heißt, jeder Zugriff auf das Internet mit einem Namen weltweit würde zu einer Anfrage an den Top-Level-Name-Server führen. Da würde jetzt zusammenbrechen, das würde nicht funktionieren. Deswegen funktioniert es in der Praxis so. Da verbirgt sich zwar fast das gleiche, eigentlich der gleiche Mechanismus, aber hier wird mit einer Reihe von Optimierungen dafür gesorgt, dass die nicht nur die Top-Level-Domain-Server, sondern alle DNS-Server auch unter vielen Anfragen zusammenbrechen. Wir haben jetzt hier die große Box, das ist der Computer, mit dem ich arbeite, ein Laptop. Dann habe ich hier das Betriebssystem und ein paar oder halbe Betriebssystem ist der DNS Server. Den haben wir vorhin schon gesehen. Dann ganz wichtig, wir haben einen lokalen Cache. Das heißt, wenn der eben angefragt hat, wer ist www.gegen.com, dann merkt er sich das. Und wenn eine Stunde später nochmal zugegriffen wird, dann verwende ich die Information einfach normal und frage dich nochmal an. Hier habe ich jetzt drei Programme. Das kann zum Beispiel ein Webbrowser sein, das kann ein Mail-Client sein. Viele Webbrowser haben jetzt intern nochmal einen eigenen Client-Cache. Das heißt, sie merken sich auch nochmal, auf welche Webseiten sie waren und welche IP-Adressen dazu geordnet sind. Das heißt, Sie sehen, es gibt schon zwei Caches innerhalb eines einzigen Rechners, so für den DNS-Auflösungsangebot. Was dann als nächstes passiert, wenn der DNS-Resolver, wenn das nicht im Cache hat, und wenn mein Webbrowser nicht in seinem Cache hat, dann muss natürlich angefragt werden. Dann frage ich den nächsten DNS-Server an, der schickt dann Provider. Und natürlich, der hat auch einen Cache. Und der hat einen Cache, der ist ja viel größer. Der hat nämlich den Cache, wo das drinsteht, was alle bei den Provider angeschlossenen Rechner in den letzten Zeit angefragt haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich dort auch das, was ich suche, finde. Weil es waren mit Sicherheit andere Telekom-Kunden oder gerade Deutschland-Kunden in den letzten Minuten schon auf www.gegen.com. Deswegen muss ich die Anfrage nicht nochmal weiterleiten. Deswegen bleibt der große Anteil der Anfragen aus dem lokalen Cache beim Provider beantworten. Und nur wenn das hier steht, nur dann startet dieser rekursive DNS-Server, wie wir es hier dargestellt haben. Und deswegen skaliert das. Letztendlich durch ein geschicktes Caching auf mehreren Stufen. Wie stellt sich das bei Funktionsdaten, das ist gerade zum Beispiel Windows, wenn man das erkennen kann, das ist der Dialog der Netzwerkkonfiguration, können Sie dann Windows-Netbox alle mal zu Hause nachverfolgen. Sie können dort die IP-Adresse konfigurieren und Sie müssen, um Internetzugang zu haben, das sieht man hier im unteren Bereich, da steht folgende DNS-Server-Adresse verwenden, da kann man zwei Stück eintragen, bei einem anderen System kann man auch mehr eintragen. Das sind genau diese DNS-Adressen. Es könnten wir sein, theoretisch, aber in der Regel wird hier die DNS-Adresse vom ISP eingetragen. Die wird dann also mitgeteilt und die trägt man dort ein. Jetzt werden Sie sagen, Sie haben noch nie bei sich zu Hause eine IP-Adresse. Das ist eine Frage. Dann liegt nicht eine Frage, aber noch Hinweise, gerade zum DNS-Cache. Wenn man jetzt einen Server ersetzt und verpasst den eine neue IP-Adresse unter demselben Namen, dauert es natürlich eine Weile, bis die Information im gesamten DNS-System propagiert ist. Ja, es kann sein, dass man daher mal nicht auf dem Server landet, dessen Namen man eintippt. Aber es gibt noch ein Riesenproblem bezüglich der Sicherheit, wenn nämlich jemand so einen DNS-Server kapert. Ja, und dann wird es richtig kritisch. Aber dazu können Sie vielleicht noch einen Satz sagen. Ja, da gibt es einen Mechanismus, ein Angriffsszenario, ein Angriffsmechanismus, der nennt sich DNS-Spoofing. Wenn ich den nicht schaffe, zum Beispiel durch das Kapern des DNS-Servers, aber auch durch das Abpacken so einer Anfragenachricht und das Senden zur falschen Antwort, dem Anfragenrechner auf der linken Seite zu einer bestimmten Adresse, die falsche IP-Adresse runterzuschieben, dann geht der statt auf www.gegen.com bzw. die richtige IP-Adresse auf den ganz anderen Server, der vielleicht auch so aussieht, wo ich einfach die Wikipedia-Seite kopiert wurde, aber der Schadcode, der meinen Rechner oder mein Netzwerk kompliziert. Und deswegen gibt es bei DNS auf jeden Fall diese Sicherheitslücke. Das ist eine ganz häufige Sicherheitslücke, die hat das bei verschiedenen Systemen, dass dieses Spoofing dazu verwendet werden kann, falsche Adressen zu bestimmten darüberliegenden Diensten bei einem lokalen Rechner zu unterlegen. Das ist aber nicht nett. Ich habe jetzt eine Frage, das heißt, Es soll sollte genauso, wenn alles richtig konfiguriert ist und der Provider sein DNS-Server auch richtig initialisiert hat, dann sollte das natürlich immer die schnellste Variante sein, weil irgendwo kann man schneller zugreifen, als hier von links nach rechts. Also am schnellsten bin ich natürlich, wenn es in meiner Box drin steckt, oder am zweitschnellsten bin ich, wenn ich direkt bei meinem ISP, das ist ja bloß, das ist der, der nächste Schritt, wenn dort in dem DNS-Server die Information vorliegt und wenn der Server auch belastet ist. Wenn der Server auch belastet ist, und es kann dadurch sein, dass einfach zu viele Kunden angeschlossen sind und der eben nicht daherkommt, dann könnte es auch schneller sein, dass ich mit dem x-beliebigen DNS-Server, der weiter im Platz steht, schneller bin. Und ich kann auch durchaus, das kann man dann sogar so machen, den externen DNS-Server konfigurieren. Und das gibt es nicht nur, also da ist nicht nur die Performance ein Problem, die DNS-Server hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung, was die Transparenz im Internet angeht. Ich kann ja über den DNS-Server, wenn ich meinen DNS-Server kontrollieren, welche Informationen gebe ich überhaupt raus. Ich kann so zum Beispiel den Zugriff auf www.wikipedia.org blockieren, indem ich einfach sage, die Adresse kenne ich nicht. Und das ist tatsächlich relevant in vielen Ländern, wo mit dem Internet weit weniger offen ist wie bei uns. Da ist immer so der erste Ansatz des Filterns, einfach für unliebsame Webseiten, also zum Beispiel englischsprachige Nachrichtenseiten in China, mit missliebigen Inhalten, dass die einfach nicht aufgelöst werden. Und da ist dann die erste Gegenmaßnahme, dass ich nicht den DNS-Server von meinem Provider eintrage, sondern irgendein Extern, der vielleicht in den USA steht oder in Deutschland, oder in Europa, wo ich dann eben alle Informationen bekomme. Also wer den DNS kontrolliert tatsächlich sehr, sehr viel über den Zugriff und die Sicherheit im Internet. Also eine sehr kritische Komponente. Nicht nur aus Performance-Gründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Ja, dann noch einen ganz kurzen Nachtrag zum DNS-Spoofing. Wenn jetzt jemand tatsächlich einen DNS-Server gekapert hat und baut jetzt eine Internetseite auf, sagen wir mal Facebook, ja, die genauso aussieht wie Facebook, was tun sie dann? Sie melden sich unter Umständen an. Ja? Und dann lädt der andere Server zum Beispiel ein von der Seite, wo es heißt, sorry, wir haben gerade Serverprobleme, bitte melden Sie sich zum späteren Zeitpunkt nochmal an. Wissen Sie, was der dann hat? Ist Ihnen das klar? Nee, schon. Von mir. IP-Adresse ist nicht so wichtig, aber der hat Ihre ID und das Passwort. Richtig. Genau. Der hat die IP-Adresse, der hat den Username und der hat das Passwort. Wenn der mich bei Facebook nicht einmal mit dem Rest fragt, dann bin ich schon wenig traurig. Facebook hat ja durchaus noch Probleme, das heißt, dass da jetzt eine Seite kommt, bis zu kein Zugriff mehr, das macht er das gar nicht berechtigt. Ja. Ich weiß nicht, wer nachgefolgt hat in den letzten Tagen, da gab es die Meldung, dass der BSI, den Bundesrat für Sicherheit und Informationstechnik, zufällig, das passiert ganz häufig, dass sowas, dass solche Adresslisten die Runde machen. Wie schafft man das echt? Ich habe mir eine Liste von 16 Millionen Adressen zugestellt. Das ist, wenn man ein E-Mail-Adressen und sich irgendwie seine E-Mail-Adresse hinterlegt. Und dann noch ein Passwort angibt. Und dann noch ein Passwort von der E-Mail. Die sind nicht letztendlich nur die E-Mail-Adressen, sondern das sind Zugangscodes für ganz viele Dienste. Also wenn Sie bei Facebook anmelden, müssen Sie sich ja mit einer E-Mail-Adresse und mit einem Passwort anmelden. Das heißt nicht unbedingt, dass vielleicht das E-Mail-Account auch gehackt ist, aber vielleicht hat jemand eben über DNS-Spoofing Sie dazu gebracht, bei Facebook Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort einzugeben. Und jetzt, sind alle faul, ich weiß nicht, ob Sie bei jedem Login, bei jedem Dienst nach dem Passwort nehmen. Jetzt, ja. Also das ist ein Passwort, die ich immer wieder verwende, aber es gibt auch Leute, die tatsächlich immer nur ein Passwort wieder verwenden. Und das ist natürlich sehr, sehr unsicher, aber wir können jetzt auch nicht 1000 Passwörter merken. Deswegen tun wir das. Und dieser aktuelle Angriff, der ist wirklich von einer Tragweite, würde ich sagen, das hat es nicht gegeben. Und ich muss sagen, ich habe meine private E-Mail-Adresse, wo gut, da gibt es Online-Prüfung. Unter, ich glaube, das ist sicherheitsprüfung.bsi.de. Da können Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen, die Sie zur Anmeldung als Krisenlektor verwenden. Und dann kriegen Sie innerhalb von einer gewissen Zeit, mittlerweile geht es auch sehr schnell, am Anfang war das so nicht belastet, da kriegen Sie eine Nachricht, ob in dieser Liste Ihre E-Mail-Adresse drin ist. Und wenn nicht, bekommen Sie keine Nachricht, so ist bekloppt. Welche von den vielen Webseiten, wo Sie sich mit der E-Mail-Adresse anmelden, gehackt wurde, und welches von den vielleicht 20 Passwörtern, die Sie dann assoziiert haben, jetzt kompromittiert ist, und deswegen müssen Sie alle ändern. Das hat mich also einen halben Tag gekostet, einen Account, wo ich mich dann angemeldet habe, mich anzumelden, zu sehen, was passiert ist, und die Adresse zu ändern. Also machen Sie es mal, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute betroffen ist, bei 16 Millionen, vielleicht ist es auch dann. So, ich schließe nicht vom Aussehen von Leuten auf die Intelligenz. Okay. Wir sind zurück im Stoff. Sie müssen also immer eine IP-Adresse eingeben oder Standard-GP. Sie werden nicht sagen, ich habe es noch nie gemacht und habe trotzdem Zugriff auf das Internet. Deswegen haben Sie auch trotzdem eine IP-Adresse und Sie haben auch eine DNS-Adresse. Die weiße Rechner. Die alte Form mit Automatik. Für einen Mechanismus namens die RCP. Die RCP steht für Variable Host Configuration Protocol. Ich habe letzte Woche auch schon darüber gesprochen. Das ist ein Protokoll, mit dem ein Rechner, der nach dem Start keinerlei Informationen über sich selbst hat. Also ich weiß, was die IP-Adresse, ich weiß, was ein Standard-GP ist, ich weiß, was der DNS-Server ist, der diese Informationen von dem sogenannten RCP-Server bekommt. Und dann wird automatisch die Multiplattform eingetragen. Das ist auch das, was die Hausverwaltung machen. Die hat dann also hier die Hausverwaltung lesen, IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Server-Adresse automatisch beziehen. Und dann wird es automatisch eingetragen und sie brauchen sich darum nicht kümmern. Bei ISP erfolgt das über das, auch wieder über das DSL- und Kabelmodem, was in dem Fall auch einen DHCP-Server beinhaltet. Der DHCP-Server wiederum bekommt seine Adressinformation von dem Provider, der auch wiederum über DHCP, von dem DHCP-Client, der in dem Untersitz von dem Provider mitgeteilt wird. Und dann wird eben eine interne IP-Adresse über den DHCP-Server im Kabelmodem, in der DSL-Modem weitergereicht an den internen Rechner. Wir hatten schon über DNS-Namen gesprochen. Die DNS-Namen sind eine Form der sogenannten UAIs. UAIs stand ursprünglich für Universal, jetzt steht es für Uniform Resource Identifier. Das ist letzten Endes eine Zeichenfolge oder ein Name zur Identifizierung von Ressourcen im Netz. Eine mögliche Ressource, die hier identifiziert werden kann, ist ein Webserver, also www.wikipedia.org. Da ist diese Zeichenkette eine URI und die bezeichnet den Teil eines Webservers im Netzwerk. Das kann ein Ort sein, das kann ein Name sein oder auch beides in Kombination. Die Syntax sieht so aus, man hat am Anfang ein Schema bezeichnet und dann den schemaspezifischen Teil. Beispiele für dieses Schema sind die gebräuchlichsten HTTP, das ist also für Webadressen, die Schemabezeichnung FTP für File Transfer Protocol, Mail2 für E-Mail-Adressen, URN für Uniform Resource Name, das geht sogar in den klassischen Bereich selbst, mit Telefonnummern, News und DNA. Also ich glaube, die häufigsten, die Sie so im täglichen Umgang verwenden, sind HTTP und Mail2. Ein Teil einer URI ist die URL. Das ist vielleicht der gebräuchliche Name. Der steht für Uniform Resource Locator. Und das identifiziert jetzt eindeutig eine Ressource im Netz durch Angabe des Zugriffsmechanismus, also auch wieder ein Beispiel der HTTP, und durch den Ort im Netz. Und es war ursprünglich eine Art von URIs, also ein Teilnetz der URIs. Wird aber heute oftmals synonym gebraucht, verwendet und häufig wird immer noch über URLs gesprochen. Ein praktisch URL zusammensetzen, das ist wie gesagt von dem jeweiligen Schema abhängig. Im Bereich Web sieht das wie folgt aus: haben wir ein nächstes Protokoll, in dem Fall HTTP, also das Transportprotokoll, mit dem von Webbrowser, Internet Explorer, Safari, Firefox auf Webserver zugegriffen wird. Dann kommt als Kennzeichen der Doppelpunkt mit zwei Schrägstrichen. Dann kommt der DNS-Name, also der Domain Name System Name. Und dahinter ein Doppelpunkt und eine Zahl. Weiß jemand, was das für eine Zahl ist? Diese 80? Wer erinnert sich an letzte Woche? Da hatten wir über diese genau nichts anderes gesprochen. Das ist irgendwie schön grau, ich will jetzt gehen mal mit. Ich melde mich jetzt nicht, ich melde mich schon jedes Mal. Ja, echt nicht. Das steht aber da. 80 ist eine Portnummer. Meldest du dich nicht? Und dort haben wir die Sockets, die identifiziert werden durch IP-Adressen. Der Rechner und darüber die Applikation, sprich der Webserver. Und alles Webservers ist die Standard, die Vorprodukt, unter der Webserver erreichbar ist, der Port 80. da der 85 die Standard-Portnummer ist, kann man die auch weglassen. Das heißt, wenn man hier bei diesem HTTP, bei dieser HTTP-URL die 80 weglässt, ändert sich an der Semantik, also an der Bedeutung diese URL nichts. Dann kommt als Kennzeichen der Slash, der Schrägstrich, und dann werden Ressourcen auf den Webserver identifiziert. Also da haben wir Verzeichnisse, Verzeichnisstrukturen und durch einen Nummernkreuz getrennt Referenzen innerhalb einer Seite. Das ist jetzt wie gesagt schemaspezifisch für HTTP. Das finden wir bei anderen Schemata in der Form nicht. Die Adressierung mittels URLs, die kann absolut funktionieren, so wie hier, wo wir ganz links anfangen. Die kann aber auch relativ erfolgen. Zum Beispiel, wenn Sie sich auf einem Webserver befinden und dort mit Querverweisen, mit Hyperlinks auf Dokumente auf diesen Webserver verweisen, dann müssen Sie eigentlich immer die komplette Adresse verwenden. Aber man kann dort den Anfangsteil, zum Beispiel den Webserver bis zu dem Pfad, wo ich mich befinde, weglassen. Und dann zählt das Ganze doch relativ auch bei dieser Stelle, wo ich mich gerade befinde. Das heißt hier als Beispiel, ich befinde mich hier in diesem Bereich, den Webserver. In dem Verzeichnis, das steht C1, das sind 22.21. Und hier gibt es jetzt einen Verweis auf Docs, Dbox und so weiter. Und dort wird dann gesucht auf dem Server mit diesen Verzeichnissen und das wird dann einfach hinten angehängt. Und da kann ich mir also bei Frauen und Webseiten sehr, sehr viel Zeitarbeit sparen, indem ich immer bloß von der Position, in der ich mich befinde, auf die Dokumente nach unten verweisen kann. Man kann also diesen vorderen Teil weglassen. Ich weiß nicht, was der Reality-Tutti vorher hat. Dann gibt es noch eine Reform. Ich will nicht wissen, wie viel Geld der hier verdient. Der? Was ist das jetzt? Nichts. Durch einen vorhandenen oder freigegebenen Namen. Die teilt auch nicht mit, wo sich die Ressource befindet. Damit ist die URL unabhängig von Wochen zu verwenden und auch unabhängig von Veränderungen. Und ein Beispiel ist dafür ISBN, also Nummern, die Publikation, Zeitschrift oder Buchpublikation adressieren. Der Zusammenhang sieht so aus, wir haben uns die URLs funktionieren seine Folien besser als bei ISBN. Und drunter als Teilmenge die URLs und die URLs. Letzten Endes werden Sie bei der normalen Benutzung in der Regel mit diesen URLs Ich kenne die URI-Regel. Spannung ist gleich Widerstand bei Strom. Ein weiteres Konzept ist vielleicht auch bei Betrachten von E-Mail als wichtiger Anwendung im Netzwerk im Internet, ist der sogenannte REST. REST steht für Multi-Purpose Internet Mail Extensions. Am Anfang war das Mail-System so gebaut, dass man nur Klappertext übertragen konnte, also nur ASCII-Text. Und irgendwann wollte man natürlich mehr übertragen, also Bilder, vielleicht Audio-Mitschnitte, Dokumente. Das hat das E-Mail-System nicht hergegeben. Über Attachments, mit denen wir heute täglich arbeiten, in Kombination mit diesen beiden Teilen, ist es aber möglich, ist immer noch übrigens. Nicht nur Text sind, und mich kotzt das auch an, weil ich nicht nach Hause fahren kann. Und der Mindtype steht von der Angabe eines Medientyps, eines Subtyps und eines Inhaltstyps. Die Inhaltstypen sehen, werden normalerweise an Dateien erkannt. Ein Beispiel dafür sind HTML-Dokumente, Text-HTML oder Text-Plain, also einerseits HTML-basierter Text, dann Plain-Text für ein Bild, ist es Image-GIF, zum Beispiel ein GIF-Bild. Und wenn Sie sich mal in einer E-Mail bekommen, nicht die Darstellung im E-Mail-Programm anschauen, sondern den Rohtext, den Quelltext der E-Mail, und bei den meisten E-Mail-Programmen geht das, irgendwo mit dem Menü vollständige E-Mail im Rohformat anzeigen. Das ist bei jedem E-Mail-Programm anders, aber das geht bei E-Mail-Programmen. Es geht schlecht für Web-Endicons, also wenn Sie über Gmx oder Yahoo Google WLAN angemeldet sind, da haben Sie diese Funktion. Es gibt kein E-Mail-Programm mehr, das wird mich für die Bahn nicht machen. Aber für das eigene E-Mail-Programm geht das in der Regel. Wenn Sie da mal reinschauen in eine E-Mail mit Attachments oder auch in einer E-Mail, wo Sie formatierte Inhalte haben, also zum Beispiel eine HTML formatierte E-Mail, da werden Sie immer wieder diese Meiltypen finden. Ich kann nicht mehr sitzen. So kommen wir jetzt gleich übergangslos zu E-Mail als wichtige Einwendung. Nein. Im Bereich E-Mail haben wir das ist wesentlich mit drei Protokollen zu tun. Das sind SMTP, POP3 und SMTP, das ist POP3, das ist ein Treiber, der den Empfang von E-Mails an Posten abgeben. Wir hatten also verschiedene Arten der Übertragung für verschiedene Übertragungsrichtungen unterschiedliche Protokolle gewählt. POP3 ist hier, kurz zum Abrufen von E-Mails, das ältere und einfache Protokoll. Es ist wirklich sehr, sehr einfach implementiert und man kann dort im Wesentlichen beim Server anfragen, wie viele E-Mails liegen vor, kriegt man die Daten zurück und dann kann man die E-Mails abrufen. Mit IMAP, was heute eher das standardmäßig verwendete Protokoll ist, kann man auch sehr komplex auf Verzeichnisstrukturen oder Protokolle beim Server zugreifen, kann E-Mails zwischen Verzeichnissen hin und her kopieren. Das geht mit POP3 alles nicht so einfach. POP3 ist einfach zu implementieren, ist deswegen auch fehlerfreier und sicherer. IMAP ist komplexer, bietet viel mehr Möglichkeiten, also aus Nutzersicht ganz klar das Bessere, aber natürlich auch ein Protokoll, was ein bisschen anfälliger ist gegen Fehler oder gegen mögliche Angriffsszenarien. Die meisten E-Mail-Clients, also alle E-Mail-Clients, die man heute hat, unterstützen SMTP, POP3 und Eisenbeckert. Alle Protokolle werden gleich unterstützen. Und man muss dann bei der Provider sehen, welche Zugriffsmöglichkeiten werden unterstützt. Aber da ist es in der Regel auch diese drei. Und ob man dann POP3 oder Eisenbeckert nimmt, ist dann eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Bequemlichkeit. Scheiße, finde ich das total geil. Um ihn benutzen zu können, müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten. Dazu brauchen Sie. Wieso besser als Gmx? Oder Yahoo? Yahoo! Wenn das zum Beispiel der Webmail-Provider zum Beispiel getan hat, wenn er das Konto für sich eingerichtet hat, müssen Sie sich bei sich lokal nur noch den Zugriff einrichten. Und dann wird es beispielhaft Freelance genannt, dann müssen Sie den SMTP-Server eintragen. Finden Sie irgendwo da in der Beschreibung der Einrichtung auf der jeweiligen Provider-Seite. Sie müssen den POP3 oder den IMAP-Server einrichten. Die heißen meistens SMTP-Server und der POP3-Server, beides an x.com.de. Als einfach sein soll. Sie müssen einen Benutzernamen angeben und ein Passwort. Und damit können Sie E-Mails. Ich nutze Google Mail. Das Beste, was es gibt. Ich auch. Abstand, das Beste, was es gibt. Mit Abstand. Es gibt bei E-Mail verschiedene Authentifikationsmöglichkeiten. Sie müssen ja einen Username angeben. Der Username und Passwort wird in der Regel nur für POP3 und IMAP, also für das Abrufen von E-Mails verwendet. Bei SMTP war es dann so, dass der Stand ungesichert erfolgte. Das heißt, wenn Sie Zugriff auf einen SMTP-Server haben, dann können Sie dort einfach eine E-Mail hinschicken zum Verband und der SMTP-Server, der schickt die einfach weiter. Das hat eine Reihe von Problemen, aber ein ganz wichtiges Problem, was auch im kompletten Internet ein Problem ist und hoch relevant ist, das sieht genau da aus. Welches Problem ist das? Das ist, sobald ich Zugriff auf einen SMTP-Server habe, also sobald ich den kenne, kann ich einfach über diesen SMTP-Server E-Mail versenden, ohne mich zu authentifizieren. Also sprich, ohne Nutzername und Passwort einzugeben. Welches Problem hast du denn daraus? In dem wir da alles zu kämpfen haben. Wie heißt das? Phishing. Okay, Phishing ist eine Unterform davon, aber es geht noch viel weiter. Also Phishing ist ein Phänomen, aber es ist nicht nur das Phishing, wo wir E-Mails bekommen, die wir nicht haben wollen, sondern Spam. Spam im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, wie aktuelle Statistiken sind, aber ich würde mal schätzen, dass auch heute noch 95% aller weltweit versendeten E-Mails Spam sind. Das heißt, Inhalte, die niemand haben möchte, die Werbung für Produkte sind, die nur ganz wenige Leute brauchen, aber trotzdem wird das massiv versendet. Und der Grund dafür ist, dass es relativ leicht ist, E-Mails zu versenden über solche SMTP-Accounts. Nicht der einzige, Pandemie hat das alles bekommen. Pandemie hat es bekommen. Ich habe eines von dem bekommen. Nee, habe ich noch nie gekriegt. Hat meine Mutter schon zweimal bekommen. Das ist doch richtig lustig. Die wissen, dass ich es bin, und dann schalten die für 30 Minuten, 30 Sekunden, welches Zeitspann auch immer, den Zugriff auf den SMTP-Schutzraum frei. Und nur dann darf ich meine E-Mails abliefern und irgendwann erlischt diese Berechnung wieder. Das heißt, nicht irgendjemand Fremdes auf diesen E-Mail-Server, auf diesen SMTP-Server genauso E-Mails versenden darf. Das nennt sich das SMTP-Abkommen. Das SMTP-Protokoll ist aber auch erweitert worden mit verschiedenen Authentifizierungsmechanismen. Und dieses SMTP-Org für Authorization ist eine Erweiterung, wo man sich auch bei SMTP-Server mit Nutznamen und Passwort anmelden muss. Abgesehen von E-Mail ist, dass es hier keine zuverlässige Prüfung von Echtheit und Identität einer E-Mail gibt. Das heißt, als Empfänger einer E-Mail kann ich mir nie sicher sein, ob der Absender tatsächlich auch der ist, der erfolgreich zu sein, oder ob der Inhalt immer noch der richtige ist. Also ob das nicht von jemand anders gesendet wurde oder ob der Inhalt nicht verändert wurde. Und da kann dir das E-Mail-System mit dem Netz ohne weiteres nicht helfen, sondern da braucht man zusätzliche Mechanismen und da ist das verbreitetste, der verbreitetste Mechanismus die asymmetrische Verschlüsselung mit PGP. PGP ist eine Möglichkeit der E-Mail-Verschlüsselung, es gibt eine ganze Menge weiterer. Aber das ist sozusagen, wenn Sie sicher mit E-Mail kommunizieren wollen, ganz essentiell, dass Sie solche Verschlüsselungsmechanismen dazu verwenden. Und heute auch in den meisten Weltkreis angeboten und das Final ist integriert, ist trotzdem nicht ganz so ein Integrationsaufwand, weil man ja die Schlüssel generieren muss und die Schlüssel auch zwischen den Sendern und Empfängern austauschen. Das ist durchaus mehr Aufwand, aber in bestimmten Bereichen gerade. Wir können mal mehr Spam gucken. Was machst du hier eigentlich? Das ist nämlich Spam. Spam sind also unverantwortlich zugesendete Werbe-E-Mails. Das sind heute nicht nur Werbe-E-Mails, sondern die Phishing-E-Mails, die würde ich auch zu Spam zählen. Da geht es natürlich nicht um Werbung, sondern da will irgendjemand meine Bankzugangsdaten oder meine Facebook-Zugangsdaten oder meine Kreditkartendaten. Und die meisten Spams sind relativ schlecht gemacht, also das ist eher verhandlungswert, wenn die in schlechtem Deutsch Bankkonto, sehr geehrte, schicken und dann denke ich, okay, wer jetzt hier da draufklickt und seine Tint und Tanz eingibt und vielleicht eine Kreditkartennummer und einen kompletten Ausweis, der ist eigentlich fast verdient und der erwischt wird. Aber wenn ich dann denke, dass vielleicht meine Eltern oder meine Großeltern heute letztes Jahr ein iPad geschenkt bekommen haben und damit auch noch anfangen, sich im Internet rumzutreiben und die natürlich viel weniger Ahnung haben, was da alles vor sich geht, dann Die größten Spammer sitzen, glaube ich, nach wie vor in den USA und in Russland. Aber das ändert sich nochmal. Nee, China. Okay, die technischen Ursachen haben wir schon vor, die fehlende Authentifikation. Und der Filterung, die ist in der Regel auf dem E-Mail-Server auf. Das filtert gut alles aus. Wenn Sie keine Stelle bekommen, wenn Sie sagen, 95% ist die Kasche hier sehr gut distribuiert, dann liegt es daran, dass der E-Mail-Provider, entweder in Leipzig oder Google oder Yahoo oder Freenet, dass die Spam-Filter im Einsatz haben und die Spam für sie rausfiltern. Die meisten lassen den Zugriff drauf, da gibt es so einen Spam-Broker, wenn Sie da mal reinschauen, in letzter Zeit, da können Sie dann mal schauen, was da so alles reinkommt. SPD, genau. Und das ist so Spam noch nie was. Da kann man also ohne Spam heute kein Internet. Normalerweise wird das vorher schon behindert. Was kann man gegen Spam tun? Es gibt verschiedene Dinge, die man tun sollte. Man sollte also seine E-Mail-Adresse nicht auf irgendwelche Was ist jetzt schon am Ende? Ja, der will was machen. Der will uns mehr erzählen. Die Suchmaschinen, alle Webseiten nach E-Mail-Adressen und Adressen absuchen und kann dann sehr leicht große Datenbanken nach E-Mail-Adressen verwandt und dann sich zusammenbauen. Das ist auch der Grund, warum sie häufig, wenn E-Mail-Adressen irgendwo auf Webseiten stehen, so ganz abstruse Mechanismen sind, dass sie als Bild eingeblendet sind und nicht als Text. Da geht es genau darum zu verhindern, dass die automatisiert abgegriffen werden können. Oder seltsame E-Mail-Syntax. Also wenn Ihnen jemand sagt, meine E-Mail-Adresse ist Benutzername, dann dieses komische Zeichen ausgeschrieben oder Klammeraffe, Leerzeichen und www, Leerzeichen, Punkt als Wort ausgeschrieben und so weiter, dann dient das alles nur dazu, um solche automatisierten Mechanismen auszuhalten. Sollte man eigentlich mal ein Programm schreiben, damit das noch aussehen könnte, dass es wieder E-Mails macht. Ende des eingestochenen Vorlesung. Nicht der Vorlesung, weil wir gesprochen haben, dass ich noch ein bisschen aus den Nähkästchen geklaut wurde, das zu letzter Sicherheit empfehle, vorher zu haben, hat jemand noch Fragen dazu. Bei der Stoff, über den jetzt hier, über den ich jetzt gesprochen habe, der ist natürlich auch erfüllungsrelevant, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da verstanden haben. Der nächste Teil, der ist vor allem informativ dazu. Jetzt mal eingemacht. Brauche ich doch. Next. Nee, gestern war einer, der wollte heute nach Bordau fahren und sein letzter Zug ist gefahren und wegen der Sperrung im Bitterfeld ist der halt von 13 Uhr bis 1 Uhr was unterwegs gewesen. Erzähl mir nichts. Der hat Sonnenhals gehabt und dann erzählte ich ihn vom Info. Ja, weil das kriegt ja auch die Deutsche Bahn nicht mal hin, mal einen ordentlichen SEV zu organisieren. Nein, haben ja. Sie nicht. Ich hab nachher geguckt. Ich erzähl's dir nachher. Das ist in der Mensa. Das ist krank. Wie macht man? Und bei dem Vortrag geht es darum, was ist heute für die Wirtschaft das schlimmste oder ernstzunehmendste Drohungsszenario überhaupt? Und was können wir dagegen tun aus Perspektive des IT-Administrators und was können wir vor allem mit Firewalls dagegen tun? Ganz kurz zum Thema Firewall. Wer weiß nicht, was eine Firewall ist? Das ist gut so. Firewalls finden wir nämlich heute in praktisch jedem IT-System bis hin zu Smartphones. Denn Smartphones haben Firewall-Funktionen eingebaut. Jeder Rechner hat eine Firewall eingebaut. Jedes Computernetzwerk wird heute, die meisten Computernetzwerke werden heute in der Regel mit einer Firewall geschützt. Eine Firewall ist im Wesentlichen, wie der Name schon sagt, ein Begrenzungssystem, was was sozusagen die Abgrenzung zwischen einem gesicherten Bereich, zum Beispiel den Netzwerk der Uni Leipzig und dem Internet darstellt. Und was da reguliert, unter Sicherheitsgesichtspunkten, was darf rein, was darf raus. Und dieses Was, das spielt sich hier auf einer Ebene ab, über die wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Da geht es nämlich um die Socket-Ebene. Auf der Socket-Ebene wird festgelegt, welche Systeme reden miteinander und welche Programme. Also IP-Adressen in Kombination mit Vorprogrammen. Das heißt, mein Webbrowser möchte durch die Firewall nach außen auf den Server www.media.org zugreifen. Ob ich das darf oder nicht, das legt die Firewall fest. Das Gleiche gilt umgekehrt, das ist natürlich viel wichtiger. Darf ein beliebiger Teilnehmer aus dem Internet auf einen internen Webserver www oder personaldaten.leipzig.de. Und das wird ganz genau in der Firewall reguliert. Da wird also festgelegt, auf welche Dienste darf man und auf welche Dienste darf man nicht. Man könnte natürlich sagen, ich kann ja einfach jeden Dienst einfach sichern, mit Nutzname und Passwort und auf den Dienst, auf die Redaktion vor allem richten, zum Beispiel im Personalbereich, dass nicht bloß die Mitarbeiter Zugriff haben. Aber man weiß natürlich, dass in jedem Bereich Fehler gemacht werden, dass es Softwarefehlerhaft ist. Und deswegen baut man mit der Firewall sozusagen so eine zweite Verteidigungslinie ein und die hat sich als ganz, ganz wichtig und essentiell herausgestellt. Sogar so weit, dass wir heute in einem gewinnenden großen Netzwerk nicht eine Firewall, sondern wie es man schon sagte, viele Firewalls haben. Das eine am zentralen Übergangspunkt, aber auch in jedem einzelnen System, wo jetzt in meinem Laptop in der Firewall entschieden wird, welche Verbindung dürfen rein und welche dürfen raus. Das sind die Firewalls. Da gibt es jetzt leider große Neuentwicklung, das sind die sogenannten Next Generation Firewalls. Das ist tatsächlich so ein bisschen Marketing-Begriffe. Next Generation heißt ja auch irgendwie neu, so wie bei Waschmittel, da steht ja auch seit es gibt neu drauf, man weiß dann nicht wirklich, ist das neue von heute oder das neue von 1970. Das entwertet so diesen Begriff so ein bisschen, aber Next Generation Firewalls ist tatsächlich ein relativ feststehender Begriff von Funktionen, neue Funktionen in der Firewall, die ich dann auch mal erklären möchte und wo sie auch, wo wir dann auch dazu kommen, wie dagegen diese Bedrohung hilft. So. Als erstes, wie stehen wir heute mit Netzwerksicherheit da? Und meine Behauptung ist hier, dass Angriffe im Netzwerk nicht neu sind. Wenn man heute nachschließt, hat man das Gefühl, dass es jeden Tag schlimmer wird. Aber das stimmt nicht. Seit den Anfangszeiten des Internets hat es immer Leute gegeben, die versucht haben, Kinder reinzukommen, die versucht haben, an Daten zu kommen, die nicht gehören, die versucht haben, Dinge kaputt zu machen, so schlecht nicht, dass ich gebaut. Die Ähnlichkeiten sind zu erkennen. Aber wenn man mal die Anzahl von solchen Menschen oder die Anzahl von Angriffen ins Verhältnis setzt zur Größe des Internets oder zur Internetnutzung, dann ist es heute tatsächlich viel schlimmer geworden. Das heißt, es ist nur proportional so viel schlimmer geworden, wie viel wichtiger und größer das Internet als solches geworden ist. Deswegen ist es tatsächlich nicht neu, trotz aller Angstmacherei, die da in den Medien herrscht. Was sich aber geändert hat, ist, dass das Schadenspotenzial viel, viel höher geworden ist. Früher waren erstmal nur Universitäten angeschlossen, an Netzwerke und Forschungseinrichtungen. Heute kann keine Firma mehr ohne Internetzugang rauskommen. Es werden Finanztransaktionen darüber abgewickelt. Jeder von uns hat ganz viele Informationen über sich selbst, persönliche Daten, Zahlungsinformationen, Zahlungsdaten, Kontodaten auf solchen Systemen irgendwo liegen, in denen wir gar nicht mehr wissen, wo sie stehen. Das heißt, der Schaden, wenn hier irgendwas Schlimmes passiert, der ist heute potenziell viel, viel höher, als er das früher sein konnte. Das ist die große Änderung. Was wir tatsächlich in den letzten Jahren beobachten, ist, dass wir wegkommen von den Hobbyhackern, von den Nerds, die Keller bei Pizza und Cola sitzen und einfach mal ausprobieren, was wir denn so können. Heute haben wir es immer mehr mit sehr gut organisierten Angriffen zu tun. Groß angelegten Angriffen, die von Verbrechensorganisationen, organisierte Verbrechen, hat ja einen riesengroßen Anteil, die von denen durchgeführt werden, aber auch, das ist hier mit gemeint, eine Institutionalisierung. Das heißt, wir haben auch Staaten oder Organisationen, die von Staaten beauftragt werden, wo es um Industriespionage geht, Wirtschaftsspionage, aber auch militärische Spionage. Das heißt, hier spielt sich das Ganze in einem immer professionelleren Rahmen ab. Das ist mittlerweile der eigene Wirtschaftszweig. Die Frage, wird es jemals aufhören? Da mag ich auch eine Prognose. Es wird immer so weitergehen. Es wird immer dieses Katz-und-Maus-Spiel geben. Man wird immer versuchen, den Level der Sicherheit zu erhöhen. Und es wird immer wieder den cleveren Hacker geben, der das aushebelt. Das heißt, man kann sich ja nie in Sicherheit wählen. Und jeder, der das jemals getan hat, wurde dann letzten Endes des Besseren belehrt. Also wir brauchen bloß da die Sicherheitsnachrichten in allen Bereichen lesen. Irgendwann wird jeder Beschlussungsalgorithmus gemacht. Worum geht es heute? Die Ansatzbedrohung, und das haben Sie vorhin schon im Titel gelesen, sind die sogenannten Advanced Persistent Threats. Aber wer hat schon mal davon gehört und gelesen? Das ist ein furchtbar komplizierter Titel, sagt eigentlich viel. Und mittlerweile hat man den aber zum Teil auch schon mal in normalen Tageszeitungen gelesen. Diese Advanced Persistent Threats sind im Prinzip Angriffe, die ganz gezielt auf einen Opfer, das kann eine Person, ein Unternehmen, ein großes Datenarchiv sein, die ganz gezielt auf einen Opfer abzielen und wo wir sehr, sehr viel Aufwand. Persistent heißt nachhaltig. Die langanhaltend versuchen, dort in diese Organisation einzudringen, um irgendein Ziel zu verfolgen, zum Beispiel um Daten zu stehlen oder um falsche Informationen zu platzieren. Das ist die große Gruppe der Advanced Persistent Threats. Und das ist das, wovor heute Unternehmen in allen Bereichen mit Abstand am meisten Angst haben. Das sind gezielte Angriffe, folgen von gut finanzierten Organisationen auf meine Daten im Unternehmensnetzwerk. Wer sich darüber mal informieren möchte, im Detail, Man findet da immer mal wieder was in der Tagespresse, aber wenn man es als Informatiker mit einem technischen Hintergrund verstehen möchte, dann muss man sich tatsächlich tiefer einlesen und ein sehr gutes Artikel dazu ist von der amerikanischen Firma Mandiant erschienen. Die hat einen sozusagen eine Anwendungskampagne analysiert über Jahre hinweg und hat alles, was sie darüber hinaus darüber herausgefunden hat, in diesen Report gepackt. Kommst du mit zum Arganos? Da geht es um eine einzige Gruppe. Das ist eine Gruppe, die wird direkt vom chinesischen Militär betrieben. Dann hört immer wieder, dass China die Angriffe kommt, die Attacken. Das Problem mit den Angriffen ist, man kann nicht genau sagen, wo die wirklich herkommen. Weil wenn sie jetzt die Löwenzahl von einem chinesischen Server oder von einem chinesischen PC kommen, dann kann man nicht sagen, dass die Angreifer in China sitzen. Wenn ich irgendjemand angreifen würde, würde ich ihn erstmal auf der Welt verteilt Maschinen suchen, um meine Identität zu verschlüsseln. Deswegen diese Anschuldigung, dass das immer aus China kommt, die konnte niemand belegen. Und das ist der erste wirklich nachgewiesene Beleg, der mittlerweile auch von Regierungen verwendet wird, dass Angriffe tatsächlich aus China kommen. Das heißt nicht, dass aus allen Ländern auch Angriffe kommen, aber in diesem konkreten Fall ging es eben um diese Analyse. Da gibt es eine sogenannte Unit, also die Einheit 61398, das ist kein besonders gängiger Name. Und das ist eine, wirklich eine Cyber-Angriffsgruppe, die hat seit 2006 141 Firmen, meistens amerikanische Firmen, angegriffen. Die Firmen, die Angriffe waren auch erfolgreich in jedem Fall. Und die mittlere Verweildauer im Netzwerk, das heißt, der Hacker findet irgendwann den Weg rein, durchbricht die Firewall, ist auf irgendeinem Server und kann sich dann Daten holen. Die mittlere Verweildauer im Netzwerk war ein Jahr, 265 Tage. Das heißt, ein Jahr lang haben die betroffenen Firmen nicht gemerkt, dass dort die Angreifer ein- und ausgehen und die Informationen absaugen. Und das ist nur der Mittelwert. Es gibt Firmen, die waren 4 Jahre diesen Angriffen ausgesetzt und haben es nicht gemerkt. Sie hatten sehr viele Daten geklaut. Der größte Einzeldatenklau, die von einer Firma geklaut wurde, waren 6,5 Terabyte. Jetzt gucken Sie mal, was auf Ihrem Laptop Festplatten drin steckt. Das sind so vielleicht 100 GB, 500 GB, 1 Terabyte, wenn Sie eine große Festplatte haben. Überlegen Sie mal, was Sie auf der Terabyte-Festplatte abspeichern können. Da kriegen Sie zum Beispiel alle Konstruktionszeichen des Volkswagen-Konzerns. Alle Konstruktionszeichen bis ins letzte Detail. Da stellen Sie sich mal vor, welche Daten haben. Oder den kompletten Source-Code, den Google jemals entwickelt hat. Das sind bei weitem keine 6,5 Terabyte, das ist viel weniger. Das heißt, da kann man sich vorstellen, welchen Wert die Informationen haben, die darüber abgesaugt wurden. Wie hat man das denn herausgefunden? Man hat da so ein bisschen die Hacker mit den eigenen Waffen geschlagen. Man hat sogenannte Command- und Control-Server übernommen, 1937 davon. Und diese Command- und Control-Server, die bilden das Rückgrat des Angriffsnetzes einer solchen Angriffsorganisation. Das heißt, dass in der Regel weltweit Rechner übernommen, auch gehackt. Und das sind dann häufig sogenannte Bots, Botnets haben Sie bestimmt mal gehört. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber diese Angriffe werden dann von diesen Command-Control-Servern koordiniert. Da wird also, da gibt es Befehlsequenzen, wann welche Funktion ausgelöst werden soll. Und die Analysten dieses Reports haben also geschafft, 1937 von diesen Command-Control-Servern zu hacken und sich von denen die Logdaten der letzten Jahre zu holen. Und damit konnten sie minutiös nachvollziehen, wer angegriffen wurde, welche Informationen gestohlen wurden, welche Abteilung getroffen wurden. Also alles jenseits im Detail war nachvollziehbar. Und das steht in diesem Report. Und man schätzt, dass in dieser Einheit mindestens viele hundert, wenn nicht sogar über 1000 Leute arbeiten. Da kann man sich mal ausrechnen, wie professionell und wie gut finanziert solche Aktionen heute durchgeführt werden. Und das ist bei weitem das Einzige, was stattfindet. Zurück zum Spam und zum Phishing. Meistens sind ja die Spam-Attacken oder die Phishing-Attacken eher lächerlich für jemanden, der E-Mail-Schnurrbereiche verwendet und damit umgehen kann. Das ist ein Beispiel einer Phishing-E-Mail, die jetzt konkret ein Mitarbeiter dieser Firma, die diesen Report erstellt hat, getroffen hat. Der Kellner hier ist der Chef der Firma, der Geschäftsführer, und der hat eine E-Mail, da haben die Mitarbeiter eine E-Mail bekommen von ihm. Steht Hello. Sollten wir ein Meeting für nächste Woche machen? Wir müssen eine Pressemitteilung finalisieren. Für Details klickt hier drauf. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kriegen einen Deal mit dem Chef. Was machen Sie? Es ist schon viel wahrscheinlicher, dass jemand hier draufklickt, als dass jemand auf eine Webseite klickt und dort alle seine Passwörter und Pins einlegt. Und dann muss man noch sagen, hier sind mehrere Sachen verdächtig. Die E-Mail-Adresse, Rocketmail, wenn das jetzt wirklich ein Mitarbeiter ist, dann hätte der sicher eine interne Firmenadresse. Viele Mailprogramme zeigen aber aus Bequemlichkeitsgründen heute gar nicht mehr die volle Adresse an, sondern nur sind die echten Namen. Das heißt, habe ich gerade die Chance zu erkennen, dass das eine externe E-Mail-Adresse ist und eine interne. Und dann natürlich soll ich die auf den Links klicken, aber hier bei der E-Mail ist es sehr schwer herauszufinden, ob die jetzt wirklich egal oder nicht. Und da ist eigentlich nachvollziehbar, dass von 100 Angestellten einer oder 10 aufgeht. Das reicht schon aus. Und für diese sogenannten Advanced Persistent Threats ist so eine Phishing-E-Mail in der Regel der erste Schritt. Wie sehen die heute aus, diese Angriffe? Das Schöne ist, die Angriffe sind alle gleich. Also alle nach Schema F. Die einzelnen Schritte sind unterschiedlich, aber die Art und Weise der Schritte und wie die vorgehen, die Reihenfolge ist immer die gleiche. Es geht also los, dass ich mit einer Phishing-E-Mail einen Link zu zum Beispiel einer Webseite bekomme. Ich klicke dort drauf und dann bekomme ich von dieser Webseite irgendetwas angezeigt, was vielleicht erstmal unverdächtig aussieht. In dieser Webseite ist Schadcode eingebettet. Dieser Schadcode nutzt eine Schwachstelle in meinem Browser, zum Beispiel im Internet Explorer. Dieser Schadcode sorgt dafür, dass im Hintergrund, ohne dass ich es merke, ein Programm runtergeladen wird, ein Backdoor-Programm. Dieses Backdoor-Programm wird dann, ohne dass ich es mitbekomme, weil da eine Schwachstelle im Browser ausgenutzt wird, auf meinem Rechner installiert und öffnet dann aus dem Unternehmensnetzwerk raus zu dem Server des Angreifers, zum Beispiel zu diesem Command-Control-Server, eine Verbindung und tauscht dann über Daten aus. Damit ist das dann bloß ein Rechner infiziert. Das ist vielleicht nicht ganz wichtig, aber das ist ein Mitarbeiter vielleicht im Personalwesen, aber ich bin an den Konstruktionszeichen interessiert. Was dann passiert ist, dass von diesem Rechner aus die Hacker reinkommen, also dass über diese Verbindung, die dann bis dahin war nur warten, dass jetzt echte Hacker reinkommen und von diesem Rechner aus sich im Netzwerk weit ausbreiten, wenn sie erstmal in dem Rechner drin sind, im Netzwerk drin sind, dann ist es wesentlich einfacher, auch auf all die anderen Systeme im Netzwerk zuzugreifen. Und diese Art von Angriffen, davon sind alle Unternehmen betroffen, ausnahmslos alle. Und ein ganz einflussreicher Sicherheitsforscher in dem Bereich, der letztes Jahr mal bei der Konferenz gesagt, er unterscheidet schon lange nicht mehr zwischen Unternehmen, die gehackt wurden und solche, die nicht gehackt wurden, sondern bloß noch zwischen welchen, die gehackt wurden, das wissen und denen, die es nicht wissen. Auch bei jedem größeren Unternehmen mit einer gewissen Präsenz nach außen kann man mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass die entweder gehackt sind oder gehackt wurden. Ich wollte eine ganz kurze Ergänzung zum E-Mail-Problem bringen. Ja, also Herr Mochalski hat darauf hingewiesen, dass ich, wenn ich irgendwo eine E-Mail-Adresse habe, mich natürlich jederzeit zum Beispiel Angela Merkel nennen kann. Ja? Wenn man dann da nicht auf die echte Adresse schaut, ist man sowieso veräumt. Aber das andere Problem liegt darin, wenn jetzt jemand einen POP3-Server, SMTP-Server gekapert hat, ja, der offen ist, dann kann ich ja zum Beispiel auch mit der E-Mail-Adresse angela.merkel@regierung.de oder was auch immer, ja, ist beliebig, die E-Mail verschicken. Ja, das heißt, da sieht man es auch da gar nicht. Ja, am besten auf solche E-Mails gar nicht reagieren. Und dann lieber, wenn man denkt, es ist der Chef, ja, und sowas drin steht, zurückschreiben, lieber Chef, wir haben hier ein Problem in der Policy. Ja, solche Mails bitte nicht. Wahrscheinlich am besten gar nicht. Ja, also, ja, aber es gibt bei jedem sehr viele Manipulationsmöglichkeiten und auch die wirklich guten sind ja tatsächlich schwer zu erkennen. Dieser erste Schritt, E-Mail-Phishing, ist bei weitem nicht eine einzige Möglichkeit. Das kann auch passieren, dass man über Messenger-Programme, also zum Beispiel über Skype-Chat oder einen Yahoo-Messenger-Client, Nachrichten zugeschickt bekommt, wo dann ein Link drinsteht. Wenn ich dann auf den Link klicke, passiert wieder das Gleiche. Das heißt, da ist einfach der Anfangsmechanismus der Antwort. Oder was auch passieren kann, ich finde auf dem Parkplatz, auf dem Firmenparkplatz einen USB-Stick, da bin ich neugierig, was drauf ist, dann stecke ich in meinen Rechner und dann bin ich nämlich sofort hier. Da wird auf meinem Rechner auch ein Backdoor-Programm installiert, ohne dass ich es merke. dass ich vielleicht mal Bilder brauche. Das ist ja ganz gut, dass ich den aufgerufen habe und die Bilder angeschaut habe. Aber im Hintergrund ist dann was installiert worden, was ich dann mitbekomme. Und dann geht es hier weiter an diesen Schritten. Was kann ich dagegen tun? Und jetzt vor allem, was kann ich aus Perspektive eines Firewall-Herstellers bzw. IT-Administrators einen Firewall-Herstellers tun? Der hat die S5 nicht nach alle, nee. Und S5 wächst ja nach alle. Aber die S5 nicht. Möglichkeiten, ganz so heute auf dem Die erste ist eigentlich der Standardweg. Ich versuche einfach mit einer Firewall all diese Angriffsvektoren, also diese Arten, wie ein Angriffer außen kommuniziert, zu blockieren. Indem ich alle diese Mechanismen erkenne, also indem ich diese Phishing-E-Mail erkenne, indem ich den Link, auf den ich klicke, und diese bösartige Webseite, indem ich diese Webseite erkenne, indem ich den eingebetteten Schadcode der Webseite erkenne, indem ich das Backdoor-Programm, was ich runterlege und installiere, indem ich das erkenne, indem ich die Zugriffsmuster dieses Backdoor-Programms nach außen erkenne. Und all diese Mechanismen haben Firewalls halt das Thema an Bord. Firewall ist lange kein Filter mehr, der mir erlaubt, zuzulassen, zu blockieren, welche Programme wie zugreifen können. Also welche Sockets lasse ich durch und welche blockiere ich. Das ist viel mehr. Das Problem ist aber, dass diese Mechanismen alle dann greifen, wenn der Angriff bekannt ist. Wenn ich also weiß, wie der Angriff aussieht, wenn ich ein Muster habe, ein Angriffsmuster, auf das eine Firewall automatisiert testen kann. Denken Sie an die Virenmuster in Ihrem Virenprogramm. Die haben alle nur eine Chance, wenn das Virus bekannt ist. Wenn es ein neues Virus gibt, was noch nie jemand zuvor gesehen hat, und das ist jetzt bei Firewall das erste Mal, dann wird das Virenprogramm das nicht finden. Und das Gleiche ist auch, gilt auch für eine Firewall. Und diese sogenannten Zero-Day-Angriffe sind also solche Angriffe, die vorher noch nicht stattgefunden haben, die also Schwachstellen in bestimmten Programmen, zum Beispiel im Browser, ausnutzen, noch unbekannt sind. Die sind unheimlich wertvoll, solche Informationen. Die werden auch auf dem schwarzen Markt gehandelt. Und man kann, wenn man so einen Zero-Day-Angriff konstruiert hat, wenn man den kennt, kann man den zwischen wenigen 100 und bis zu 100.000 Euro oder Dollar auf dem schwarzen Markt handeln. Das hängt sich die Börsen dafür. Diese Mechanismen halten ja aber nicht. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, könnte man nicht in einer Firewall ein System einbauen, was so ein bisschen funktioniert wie ein Flughafenscanner, der Röntgenstrahlen verwendet, um ein Paketstück zu durchleuchten und vollständig zu verstehen, was da drin passiert, was da drin liegt. Ganz kurz mit dem Bild: Diese Flughafenscanner, die funktionieren, oder der Sicherheitsprozess dahinter funktioniert anders, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Wir denken immer klar, die suchen nach Pistole, nach Spraydosen, nach Wasserflaschen oder so, nach Munition. Aber das stimmt nicht. Die Prüfer, die da den Kurs machen, die kriegen eine ganz klare Anweisung. Du musst alles, was in der Tasche drinsteht, identifizieren. Eine positive Liste erstellen. Das heißt, wir erkennen auch das Portemonnaie und den Apfel und den Stift. Es darf nichts Unbekanntes drin sein. Und wenn dann, und natürlich finden die auf diese Art und Weise auch die elektronischen Sachen, also die Pistole, Messer raus. Aber die müssen alles andere darin identifizieren. Und wenn dann ein einziges Teil drin ist, was unbekannt ist, und eine Kugel, wo sie nicht wissen, was ist, das ist keine Ahnung, das ist eine Kugel, dann müssen die sich die anschauen, auch wenn die eigentlich völlig ungefährlich aussieht. Die packen die raus und dann ist es halt irgendwas, irgendeine Süßigkeit, die sie noch nie gesehen haben. Und dann können sie es reinpacken und durchlassen. Das heißt, diese vollständige Positiv-Identifizierung von allem, was in der Tasche ist. Und wir haben uns das gleiche auch mit der Firewall machen. Welche Rolle denn? Durch diese Handtaste so rum. Alle Informationen, durch die Firewall durchgehen. Und die Firewall muss alles, was übertragen wird, vollständig verstehen. Das ist mit. Also, wir werden mit deinem Leben kommunizieren, welche Anwendung kommunizieren. Was macht die Anwendung? Lade ich gerade ein Bild hoch, lade ich gerade ein Word-Dokument runter. All das muss die Firewall verstehen. Und es muss dazu eine Regel geben, die diese Aktivität erlaubt. Und nur wenn es zusammenkommt, ich verstehe, die Firewall versteht automatisch, was passiert, und ich habe eine Regel, dass das erlaubt ist, nur dann lasse ich das durch. Und damit kann ich sicherstellen, dass nichts Unbekanntes im weitesten Sinne ins Netzwerk reinkommt, aber auch nicht rausgeht. Und genau diese Zweispurigkeit, dass die Firewall in beide Richtungen gleichermaßen kennt, das ist auch neu. Früher hat man angenommen, alles, was von innen kommt, ist gut, alles, was von außen kommt, ist böse. Das stimmt aber nicht mehr. Denken Sie an den USB-Stick, der von einem Mitarbeiter reingeschleust wird. dann ist plötzlich das, was im Netzwerk passiert, potenziell genauso böse wie das, was aus dem Internet kommt. Und deswegen muss man hier in beide Richtungen gleich behandeln. Wie sieht das technisch aus? Ich will gar nicht in die Tiefe gehen, aber bloß damit es den Durchschnitt hat, wie komplex eine Firewall halt ist. Das ist ein vereinfachtes sozusagen Blockschaltbild oder Datenflussdiagramm unserer Firewall. Und ich will da bloß ein paar Sachen rausnehmen. Diese Kombination der Erkennung von bekannten Angriffen findet hier in dieser Sektion statt. Da haben wir also die Firewall, das ist letztendlich das, was früher mal eine kleine Firewall war. Das ist heute eine ganz kleine Komponente. Die entscheidet, welche Applikationen dürfen überhaupt nur nach innen und außen zugreifen. Das nächste ist Malware Protection. Malware Protection ist das, was früher mal Antivirus war. Das ist also Antivirus, Malware, Spyware, Phishing. Alle diese Arten von Angriffsmustern, die sind in dieser Malware-Schutzartrakt drin. Das ist also eine lange Liste mit Millionen von Einträgen von bekannten Viren oder Angriffen, die da im Verkehr gesucht werden. Wenn ein Treffer stattfindet, dann wird dieser Such blockiert. Dann gibt es einen Webfilter. Das ist letztendlich eine große Liste von Webadressen, die nach bestimmten Kategorien sortiert ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt gewünscht, das ist nicht gewünscht. Also ich blockiere standardmäßig Zugriff zu Phishing-Webseiten. Ich im Büroumfeld blockiere ich den Zugang zu zum Beispiel eBay und Amazon, weil ich das Fahrrad nicht haben will. Das sind völlig unterschiedliche Gründe. Das eine ist Sicherheit, das andere eher so Arbeitsproduktivität. Das macht der Webfilter. Dann gibt es das IPS. IPS steht für Intrusion Prevention System. Das ist eine Datenbank von Angriffssignaturen. Also da gibt es, ist ganz ähnlich eigentlich zu Virussignaturen, aber da geht es jetzt um tatsächliche Angriffe. Also wo ein Hacker reinkommt, ein Netzwerk, sich zu bestimmten Systemen verbindet und dort Schwachstellen ausnutzt. Und genau diese Angriffe haben häufig auch wieder Muster. Und diese Muster sind in diesen IPS-Datenbanken hinterlegt. Und wenn die getroffen werden, wird auch wieder die Muster bekannt. Und das arbeitet alles zusammen. Haken dabei ist, hier kann ich nur Dinge erkennen, die bekannt sind. Das heißt, erkenne ich nur bekannte Angriffe. Deswegen haben wir hier diese drei Funktionen eingebaut, die zusammen diesen Röntgenscanner implementieren. Ganz oben haben wir die Applikationserkennung, das ist das, was ich letzte Woche zum Thema Deep Packet Inspection erzählt habe, wo man mit Mechanismen, wo man jetzt Datenpaket reinschaut, eindeutig erkennen kann, um welche Anwendung handelt es sich hier, wie kommunizieren. Ist das jetzt ein Zugriff auf eine Webadresse, auf die Webseite, ist es eine E-Mail oder ist es ein Skype-Telefonat? Das kombinieren wir mit Protokolldekodierung und Protokollvalidierung. Letztendlich weiß hier die Firewall, wie ein bestimmtes Protokoll funktioniert. Es kennt also die Mechanismen, wie E-Mails ausgetauscht werden, wie Webseiten aufgerufen werden oder wie mit Skype telefoniert wird. Nimmt das auseinander, ganz ähnlich wie das ein Empfänger auch machen müsste, und versteht, was dort passiert. Versteht also, dass hier eine E-Mail übertragen wird, dass die gesendet wird, dass es da ein Attachment gibt, dass das Attachment ein PDF ist oder ein Word-Dokument oder eine Excel-Datei. Und guckt dann in den Regeln nach, ob das erlaubt ist oder nicht. Und die Protokollvalidierung prüft, ob sich dieser Austausch an die vorgehaltenen Standards hält und ob hier irgendein Angreifer versucht, mit bestimmten Tricks das Protokoll so auszuhebeln, dass die Schadstellen in der Zielsoftware ausnutzen kann. Und diese drei Funktionen zusammen bilden im Prinzip diesen Röntgenscanner, wo ich sage, nur das, was ausdrücklich erlaubt ist, an Applikationen, aber auch an Funktionen innerhalb einer Applikation, das wird hier zugelassen. Das heißt, wenn ich den Zugriff, nehmen wir mal Facebook als Beispiel, wenn ich den Zugriff auf Facebook erlauben möchte, dann muss ich zuerst Facebook anschalten. Und danach kann ich aber auch sagen, okay, ich möchte aber den Facebook-Chat deaktivieren, ich will das Hochladen von Bildern deaktivieren und ich will das Posten von Kommentaren deaktivieren. Also praktisch einen notwendigen Zugriff auf Facebook. Das funktioniert, weil hier das Protokoll Decoding versteht, wie die Interaktion zwischen Browser und Facebook funktioniert. Und deswegen kann ich da so eine Teiltransaktkontrolle implementieren. Das kombiniert dann hier mit dem User-Tracking ganz am Anfang. Das heißt, die Firewall weiß, welche Nutzer was macht im Netzwerk. Und damit kann man auch zum Beispiel abteilungsspezifisch bestimmte Rechte verteilen. Dass also nur das Marketing auf Facebook zugreifen darf, dass alles, was mit Entwicklung und Konstruktion zu tun hat, praktisch keinen Zugang nach außen hat, außer E-Mail und Web über den geschützten Zugang. Das kann also wieder sehr genau regulieren. muss ich noch ein bisschen Werbung machen. PageMaster sieht direkt so aus, für Sie als Privatperson, ist sich interessant, also Zielpunkt als Unternehmen, die sich dann so ein Gerät genau an die Grenze praktisch an den Wurf, wo die Daten das Unternehmensnetzwerk verlassen und ins Internet gehen. Genau dort würde man ein Gerät von uns aufstellen und je nachdem, wie schnell die Anwendung ist, ein entsprechend großes System. Damit bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe, das war mal ein sehr interessanter Ausblick, was so im Bereich IT-Sicherheit passiert. Eine Sekretärin wird dafür Werbung machen durfte. Auf jeden Fall, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe